Menschen, die hier täglich sündigt, die hier täglich sündigt. Und Menschen, die hier täglich sündigt, ihr sollt ihr Engel fragen. Engel exalt dich.